Die Entwertungen der Wertmesser in Europa nach dem Kriege. Nachdem es uns gelungen war, alle Staaten durch den Krieg an den Rand des Abgrundes zu bringen, war es unsere erste Aufgabe, die Besiegten mit den schwersten wirtschaftlichen Abgaben zu bedrücken, von denen sie sich nie mehr erholen können. Durch unsere Vertreter auf allen Börsen haben wir die Währung Deutschlands und Österreichs immer tiefer heruntergetrieben, wobei es uns gelang, den Völkern diese Geldkursstürze als die notwendigen Folgen ihrer Niederlage aufzuschwatzen, so musste es uns gelingen, die derart erzielte systematische Entwertung von Mark und Krone als notwendiges Gesetz der Niederlage hinzustellen, wozu viel beitrug, dass das völlig Unpersönliche der Schwankungen durch das schöne Wörtchen S den Völkern mundgerecht gemacht wurde. So beugten sich alle dem Machtgebote unserer Börsen, indem sie sogar die uns feindlichen nationalen Blätter auf den ersten Seiten ihrer Zeitungen den Stand ihres Geldes verkündeten, wie Barometer, Stand oder Erdbebenmessungen. Der viehische Verstand der Nichtjuden reichte nie und nirgends hin zu erkennen, dass wir und wir allein schuld waren und sind an der planmäßigen Entwertung ihrer Wertmesser, welchen Aberwitz und welche Unsinnigkeit, ja wirtschaftliche Unmöglichkeit zu erkennen, keinen dieser Vertierten je gelungen ist. Wir bereiteten aber die Entwertung des Papiergeldes dadurch vor, dass wir durch unsere Brüder auf ein gegebenes Zeichen alles Metallgeld aus dem innerstaatlichen Umlauf verschwinden ließen, worauf es uns umso leichter gelang, den Nichtjuden einzureden, dass das durch kein wertbeständiges Metall gedeckte Papiergeld bei der stets geringeren Wertung durch das Ausland im Werte sinken müsse. Dabei bemerkten die Goyims nie und nirgends, dass wir bei der langen Kette von Ursache und Wirkung, die sich im munteren Zirkeltanze wechselseitig bedingen, die durch Verschwinden des Hartgeldes, durch Massenherstellung von Banknoten erzielte Wirkung des entwerteten Geldes zur Ursache für die steigenden Preise machten, während doch tatsächlich die Preise steigen müssen, wenn wir auf unseren Börsen systematisch die Kursstürze verursachten. Die Darstellung dieser einander bedingenden Vorgänge in unseren Zeitungen, die ja im Wirtschaftlichen samt und sonders von uns geleitet werden, versetzte die Nichtjuden in die nötige Verwirrung, alles, was geschah, als notwendige Folge des verlorenen Krieges geduldig und wie ein Naturereignis hinzunehmen. So haben wir in kürzester Zeit das Wirtschaftsleben der zu vernichtenden Staaten ruiniert, die Völker in Streiks und Hungersnöten verwirrt und entkräftet und so in der allgemeinen Verwirrung für die von uns, wenn erst aller Besitz in unseren Händen sein wird, bevorstehende Errettung reif gemacht. Sie werden so verzweifelt, so verwirrt, so erlösungsbedürftig sein, dass sie uns, wenn wir mit einem Schlage den ganzen Wirrsalen ein Ende bereiten, als Erlöser und Weltbeglücker begrüßen werden. So wird sich die Weissagung unserer Völker erfüllen und die, so uns zur Knechtschaft zugedacht sind, werden obendrein niemals erfahren und begreifen, wie das Neue durch unsere Vernichtungskünste vorbereitet wurde und zustande gekommen ist. Das Geld und alles, was dazugehört, ist und bleibt eben unser von den tierischen Nichtjuden nie begriffenes Geheimnis. So etwa würden die Weisen von Zion ihren Triumph ausrufen unter den Iren darüber, dass die arische Menschheit es sich klaglos und ohne Widerstand gefallen ließ, dass die Wertmessereinheiten der Staaten auf den überstaatlichen Weltbörsen gehandelt und nach ihrem Gutdünken entwertet werden konnten, ohne dass die Genarrten sich je der Unsinnigkeit, ja genau genommen Unmöglichkeit solchen Verfahrens bewusst geworden wären. Die arische Hilflosigkeit aber und Denkunfähigkeit in diesen Dingen wird am ehesten klar, wenn wir uns die Sinnlosigkeit der Schwankung des Wertes einer staatlich eingeführten Wertmessereinheit mit etwas Analogem vergegenwärtigen. So geduldig und verblödet ist aber die heutige Menschheit geworden, dass wir nicht daran zweifeln, dass, wenn es nur mit dem nötigen Aplomb der gleichen Selbstverständlichkeit geschähe, am Ende auch kein Mensch etwas daran fände, wenn es zum Beispiel hieße, der deutsche Meter steht heute in London auf 80 Zoll. Das Wesen aber jeder vom Menschen in gemeinsamen Abmachungen aufgestellten Maßeinheit, ob Wert oder Länge, Dichtigkeit oder Volumen gemessen werden soll, besteht darin, dass dies eingeführte Maß unveränderlich und beständig gültig sei und bleibe. Wer das nicht begreift, dessen arisches Denken ist bereits derartig vom allbewegenden Gehirne pervertiert, dass eben dadurch die Vernichtung alles dessen, was zu seinem Bestande gehört, ermöglicht wurde. Wie aber war es denn mit dem Längenmaße? Da hatten Jahrhunderte hindurch verschiedene Völker verschiedene Einheiten, mit denen sie messend an Strecken herantraten. Fuß und Elle, Schuh und Zoll und wie sie vorerst aus dem Bereiche des menschlichen Körpers genommenen Maße alle heißen mochten, führten dadurch, dass das Umrechnen von den Maßeinheiten des einen Volkes auf die des anderen furchtbar mühselig und verwirrend war, endlich zu dem Entschlusse, ein der ganzen zivilisierten Welt gemeinsames Längenmaß einzuführen, das dem qualvollen Wirrwarr bei der doch ewig nötigen international gemeinsamen Maßberechnung ein Ende bereite. So entstand die Längeneinheit des Meters, errechnet aus einem Aliquotenteile des Erdmeridians und, dies einmal abgemacht, war unnützer Rechnerei und Verwirrung im Verkehre der Völker untereinander ein für allemal ein Ende bereitet. Dass diese Erlösung für das Geld noch nicht gefunden worden ist, trägt einzig und allein die Schuld an der Möglichkeit und Durchführbarkeit des ungeheuren Schwindels der Wertveränderlichkeit der Wertmesser der verschiedenen Staaten und Völker. Wenn wir dies mit allem, was es hier zu verstehen gibt, erfasst haben werden, wird das Mysterium der jüdischen Weltvernichtung uns in einem völlig klar geworden und daher nicht mehr möglich sein. Der Wert aber der Wertmessereinheiten der jeweiligen Staaten wurde ursprünglich im Hinblick auf ein wertbeständiges Metall festgesetzt, wobei zu bemerken ist, dass auch diese Wertbeständigkeit insofern eine vom Judentume schlau aufrechterhaltene Fiktion ist, als jederzeit durch Förderung größerer Mengen Goldes oder Silbers es geschehen könnte, dass die Wertung des betreffenden Metalles ebenso Schwankungen unterworfen wäre wie aller übrigen Waren der Welt. Die Juden aber haben planmäßig alles Gold der Erde bereits an sich gezogen, um so die Stabilität dieses Warenwertes sichergestellt zu wissen. Denn da es in allen Staaten ihre gleichbleibende Methode wurde, das auf den Börsen entwertete jeweilige Staatspapier dann schließlich durch Goldanleihen zu konsolidieren, was Wunder, dass sie das Gold als absoluten Wertmesser hinstellen ließen, sich selber dadurch zu Herren über alle Werte der Erde erhebend? Als aber Österreich noch die Silberwährung hatte, da wäre es für den österreichischen Staat sehr gut möglich gewesen, durch plötzliche Silberbilligkeit auf dem Weltmarkte bei gleichgebliebenem Guldenwerte sich in den Besitz tausender neuer Wertemessereinheiten zu setzen, bei deren Prägung der irregeleitetste Währungsfachmann unmöglich von Inflation hätte faseln können. Da aber solche Gefahr eines sich in der Menge des umlaufenden Geldes von den geldgewaltigen Israel freimachenden Staates eine bedenkliche wäre, so wurde eben in Österreich einerseits die Ausprägung neuen Silbergeldes vom jüdischen Finanzminister Steinbach verboten, andererseits die Goldwährungsnotwendigkeit ausposaunt und beschleunigt ins Leben gerufen.